Meine Damen und Herren, es geht weiter mit Ach, der Liveform von Ach. Und bitte einen tosenden Applaus für unseren eingesprungenen, fantastischen, unglaublichen, einmaligen Sean. Dankeschön. Nicht zu viel Druck, Leute. Nicht zu Nein, viel Druck. Mehr. Nicht zu viel Druck. Erstens, ich wollte nur sagen, das ist eine Ehre, hier einzuspringen. Ja. Sehr gespannt. Ja, es ist so. Auf Englisch sagen wir Big Shoes to Fill, Dominic. Mm. Er hat auch große Schuhe, auch literally. Ja. Aber ja, ich versuche es. Yeah. Und ja, genau, dass ich erst gestern erfahren habe, dass ich heute so als Dominic ersetzt. Ich habe mich ja auch gefragt, nach dem letzten Mal, als du hier in diesem Podcast... Gott, wir reden nicht darüber. So, das war eine dieser Bonusfolge. Habe ich schon gedacht, Dominic, wirklich Sean, der hat angeboten einzuspringen, ja. Bist du dir sicher? So, diese Bonusfolge war mit einer Schweizerin. Sie hat auf Schweizerdeutsch, wie heißt es? Schweizerdeutsch gesprochen und ich habe keine Chance. Ich war da auf dem Call, aber man hat mich im Podcast-Folge nicht gemerkt. Ich habe nichts verstanden. Und Dominic hat sich mehrmals bei mir entschuldigt. Das war sehr undankbar. Und mit was? Mit Recht. Ja, mit Recht. Ja. Mit Recht. Und ich, dann habe ich gedacht, ich musste erst etwas vorbereiten für mein Segment. Nee. Oh. Das wäre lustig gewesen, wenn ich dann komplett fluent ins Schweizerdeutsch. Du hast jetzt die letzten 2 Jahre Das stimmt. Und auch Lockdown. Was habe ich gemacht? Revenge. Was habe ich gemacht? Nee. Kein Schweizerdeutsch gelernt, muss ich sagen. Das wäre mal so ein Ding so, ja, Duolingo, die häufigst gelernte Sprache ist inzwischen Schweizerdeutsch. Alle lernen Schweizerdeutsch. Was ist hier los? Ja, Covid macht komische Sachen passieren. Ja. Aber ich habe gedacht, ich bringe etwas aus Südafrika mit, so eine Geschichte aus südafrikanische Geschichte. Und ich weiß nicht, wie das geht. Ich muss das übersetzen, weil es ist eine meiner Lieblingsgeschichte aus südafrikaner Geschichte. Und du wirst nicht auf Wikipedia lesen. Das ist eigentlich etwas, das eine Journalist hat viel Recherche über komische Geschichte in Südafrika, südafrikanische Geschichte gemacht. Und diese war eine der Geschichte. Und das ist echt, es ist für mich sehr lustig, aber ich muss das natürlich übersetzen und ich weiß nicht, wie es rüberkommt, aber ich versuche es. Aber es ist eine wahre Geschichte. Es ist eine wahre Geschichte, es ist wirklich passiert. Und der Typ, der es geschrieben hat, er ist einer der besten Journalisten in Südafrika. Und der hat das wirklich gut recherchiert, wie all die. Er kennt auch den Unterschied zwischen Gedanken und Bindestrichen. Genau, genau. Und er hat auch, er war mit Absicht auch das nicht so zu viel übertrieben. Er hat das versucht zu erklären, wie es ist. Mhm. Ich würde es jetzt übertrieben, aber. That's the spirit. Seine Arbeit war gut, meine Arbeit ist weniger journalistisch, muss ich sagen. Aber das kommt aus Südafrika und ich muss auch sagen, dass als Südafrikaner, ich finde, dass die Deutschen kennen sich sehr, sehr gut aus mit südafrikanischer Geschichte. Okay, meistens. Meistens. Ich kenne Schlagworte. Apartheid. Ja, gut. Burenkrieg. Okay. Und das war, das ist wirklich, ja, gut. Das ist geschafft, das ist alles, was wir gemacht ich hab haben. Ich hab bestanden. Aber für diese Geschichte ist das Jahr 1613. 16? Ja. 1613. 1613, ja. Und damals haben die Holländischen noch nicht Kapstadt gesiedelt. Das passiert erst 1652. Das kam später. Aber damals beim 1613 war Kapstadt ein sehr wichtiger Port, ein Hafen, weil es war so halbwegs zwischen Europa und Indien. Und da gab es viel Handel mit Gewürze damals. Das war sehr wichtig. Und Kapstadt lag super, weil die können dann da ein bisschen auf dem Land gehen, Wasser holen und ein bisschen frische Fleisch und sowas. Ich glaube, wir sind da geschichtlich schon sehr oft dran vorbeigesegelt. Mm. Ja? Ja? Ja, ja, in diesem Podcast. Okay. ich hoffe, ich erzähle eine Geschichte, das noch. Ja, das wäre jetzt natürlich die super Auflösung. Hat was mit russischen Schiffen zu tun? Ja. Nee, diese Geschichte. oder mit Karl Peters, das ist ein total dufter Typ. Okay. Der war auch da im Süden. Ja. Ganz erfolgreich. Ja. Erfolgreich. Genau. Und dann, also so als Zwischenstopp war es wichtig, aber natürlich gab es schon Leute da. Die waren, es gab ein paar Leute in Südafrika damals, die Xhosa-Leute, die Zulu-Leute und dann gab es auch kleinere. Weiß man aus Civilization, ja. Genau. Ja. Auch kleinere Gruppe, zum Beispiel diese Lilliputaner? Nein, nicht in Südafrika, ist ein bisschen weiter nördlich. Du kennst dich super. Wirklich, ich merke. Ich habe so Blenderwissen. Ja? Ich kann immer zum richtigen Zeitpunkt irgendwelche Schlagworte reinwerfen und hoffen, dass niemand nachfragt. Ach so, ich habe gedacht, du benutzt 3D-Modelling-Werkzeuge. Das auch. Den versteht gerade 1% der Leute, aber ich finde es schön. Ja, genau. Und dann eine dieser Gruppe Leute war die Koi Koi oder die sind jetzt bekannt als die Kukun. Und die waren damals da in diesem Saldane-Bereich, was jetzt Table Mountain ist. Und die haben dann viel behandelt mit die Seemänner. Die kamen dann haben die Fleisch gegeben und die europäischen Leute haben die viel Geschenke, so Schmuckstücken aus Eisen und Bronze, was Messing heißt, oder? Bronze ist Messing? Bronze. Bronze oder Bronze? Das ist aber, ist das nicht, Moment, nee. Bronze ist eine Legierung. Ja, Messing. Ja, schon, das ist doch irgendwie so. sehr verwandt. Ah ja, stimmt. Messing ist Brass. Also, das war auch dabei. Brass war auch dabei. Wollte ich noch fragen, ob die nicht auch Karpfen gehandelt haben, aber das mit den Koi Koi ist jetzt so lange. Nein, einer hat aufgepasst. Und genau. Und dann gab es jemand aus England. Er heißt Sir Thomas Smythe und er war so Chef von dieser britischen Ostindien Company, das viel mit dieser Gewürze Trade tun gehabt. Ich wollte sagen, die East Indian Company. Der Name ist mir auch tatsächlich, denn der ist mir schon begegnet. Eine sehr große Sache. S-M-Y-T-T-H. Genau, Smythe. Ja, der Name ist mir schon begegnet. Sir Thomas Smythe. Und der war quasi C-Level, kann man sagen, damals in dieser Firma. Und er war auch befreundet mit King James I. So, er war sehr wichtig. Und er hat einen Traum gehabt, um eine kleine Siedlung hier in Table Bay zu machen, weil das war der Traum von vielen europäischen Ländern, weil es so wichtig war. Aber er brauchte Informationen dazu. Als Stützpunkt einfach allein wegen der Überfahrt. Genau. Die können viel Geld machen und es gab so viele Ressourcen da, so Holz und was weiß ich, alles möglich. Sieht auch dem Engländer gar nicht ähnlich, ne? Dass er irgendwie in andere Kulturen dann irgendwie oder so. Gar Kolonialismus. Also das ist ganz untypisch. Ja, das ist sehr untypisch. Ganz Europa. Ja, so haben die ihre Empire nicht gebaut. Nee. Das war so mit Good Deals und so weiter. Kolonialismuswitz als Deutscher. Kommt immer gut. Ja, so gut. Wenn man mal über die eine Nation lachen kann, die es noch schlimmer getrieben hat. Ja, genau. Ne? Also, aber ihr wart nicht weit weg. Aber das eine Mal. Und wir nicht die Schlimmsten. Und ihr wart auch nicht so weit weg. Südwestafrika, also Namibia heute war auch interessante Sache, hat die Deutschen. Aber ich wollte gerade sagen, ist das nicht so ein Ding? Eine Freundin von mir wohnt in Namibia, dass die Deutschen wieder guter stehen in der Geschichte, weil danach die Engländer kamen und noch schlimmer waren. Ja, genau. Die Holländer? Ja, genau. Das ist super. Ja. Auch die Holländer da, die haben gesagt. Ja, aber schön sozusagen, dass es so ein, dass jemand zu dir ein Arsch ist, da kommt jemand, ist noch ein größerer Arsch und dann denkst du, der erste war ich ganz okay. Ja, genau, die waren okay. Ja. Das sind so Beziehungstipps im Leben, ne? Ja, die haben nur 10.000 Leute getötet. Ah, schön, dann, schön. Ja, das ist, wenn du eine schlechte Nachricht verkaufst, dann hast du besser eine noch schlechtere. Bad News zuerst. Ja, genau. Und natürlich brauchte Sir Smythe mehr Infos über diese Gegend, um diese Siedlung zu machen. Und er brauchte so über die Klima und die Pflanzen und die Tiere, die da gewohnt haben. Und so, er wollte jemand finden, so von diesen Khoi-Khoi-Leute, die da wohnen, jemand so als Agent für ihn sein könnte und nicht nur diese Infos liefern könnten, sondern auch mit die Leute, die da wohnen und sagen, hey, wir müssen mehr an die englische Leute geben, wir müssen mehr befreundet sein. So, das brauchte er. Auf eine Reise im Mai 1613 legte einer seine Schiffe in der jetzigen Table Bay. Er war nicht drauf, aber eine Kapitän war auf. Und diese Kapitän hat diese Tribe kennengelernt. Die heißen, ich kann es auch selber kaum sagen, das ist Gorochukwa. Würde ich mich nicht trauen, das auszusprechen. Und das ist die einzige Mal heute, dass ich das aussagen würde. Und unter ihnen war unter dieser Gorochukwa. Jetzt muss ich. Eingefallen. war ein Mann, der heißt Corey. Und der ist sehr wichtig zu unserer Geschichte. Corey. So C-O-R-E-E. Corey. Wollte ich jetzt nur dran triggern, das nochmal zu sagen. Corey von der Gorokutwa. Die Begegnung war wahrscheinlich sehr freundlich, was wir wissen, weil die haben so Sachen getauscht. Die Engländer hat Schafe und Sachen bekommen und genau und die haben dann diese Schmuckstücke und Eisen und Messing und so weiter bekommen. Und dann haben die Engländer gezeltet und jetzt wird die Geschichte ein bisschen unklar, weil wir sind nicht ganz sicher, wie es passiert ist, aber entweder zwang die Seemänner, Corey und eine andere Person aus diesem Stamm, auf dem Schiff zu kommen. Oder die haben so viel getrunken, dass er komplett besoffen war und dann haben die da so. Kommt alle an Bord. Ja, genau. Okay. Aber Punkt ist, als sie weggefahren sind, waren die zwei Leute, Corey und eine andere, auf dieses Schiff. Und die denken ja, die ist auch sonst nie passiert, ne? Dass die Engländer mal irgendwo weitergefahren sind passiert. Und da waren Leute an Bord, die vielleicht vorher nicht an Bord waren. Nie passiert. Nee, nie passiert. Aber das war wirklich der erste Südafrikaner dann, das auf so eine Reise war. Okay. Aber er hat es gar nicht gut gefunden. Was er aufgemacht ist. Er hat es gar nicht gut gefunden, das ist kein Überraschen. Aber er hat dann einen Hungerstreik gemacht, diese zwei Leute, um die Engländer zu überzeugen, dann wieder nach Hause zu fahren. Okay. Oder, ich weiß nicht, auf eine Insel irgendwo abzulegen. Ich weiß nicht, was der Plan war. Aber Ich stell mir das ein bisschen so vor, ne? Also Engländer, wenn ja im Urlaub sind ja auch immer sehr schwer zu ertragen. Ich stelle mir so ein bisschen vor, ne, dass die auf so einer Kreuzfahrt, ja, dass die sich so benehmen, wie so der Engländer im Urlaub, da würde ich auch nicht mitfahren wollen. Nee, ich auch nicht. Ich muss aber wenn ich jetzt einen Hungerstreik würde ich auch. Nee, das wäre jetzt. Das ist ein Buffet mitgebucht, das ist gezahlt. Ach so, ja, aber eben, dann ist Hungerstreik ein bisschen krass. All inclusive. Ja. Das kannst du nicht abgeben. Ja, und das war wirklich, dieser Hungerstreik war auch die erste Aufzeichen von einem Hungerstreik für Südafrika und es ist etwas, das die Leute dann später viel verwendet während Apartheid, um ihre Punkte zu machen. Sodass die haben dann erfunden quasi. Ich weiß nicht, ob er es erfunden haben, aber es ist das erste Aufzeichen davon. Aber leider ist Corys Freund gestorben auf dem Schiff und dann hat Cory wieder angefangen zu essen. Also er ist verhungert. Ja, er ist verhungert. Sein Kollege ist verhungert. Durch. Sorry, heißt es ein Hungerstreik ist erfolgreich oder ist es dann? Ja. Ich glaube, das ist erfolgreich, aber dann Corey hat sehr schnell gemerkt, was passiert und dann hat er wieder gegessen. So. Okay. So, Corey ist überlebt. Ach so. Moment. Ach so, nee. Ja, ich glaube, wenn er gemerkt hat, dass die Engländer trotzdem nicht dann... Naja. Ich habe mir auch überlegt, so, warum werden die Engländer, wenn sie die verschleppt haben, jetzt sagen, jetzt drehen wir um, okay. Ja, genau, jetzt, dass eine gestorben ist. Ja. Also das Konzept Hungerstreik finde ich sowieso immer befremdlich, weil im ersten Moment schadest du ja nur dir selbst. Ja. Naja, aber du kriegst ja schon Aufmerksamkeit dafür. Wenn du Medienaufmerksamkeit von außen kriegst, aber auf so einem Schiff, dann sagen die halt, dann isst du halt nicht, dann stirbst du halt, okay, aber umdrehen werden wir nicht. Na, da war bestimmt auch so ein Biograf oder irgendwas dabei, das kam bestimmt auch in die Medien, nur halt zwei Jahre später. Genau. Mhm. Ein paar Monate später, dann ist Headline News. 3 Monate vorher. Dann ist das Schiff in London gekommen, nach, ich glaube, 4 oder 5 Monaten. Und er geht von Bord, Corey, aber er ist in diesem Moment komplett gekleidet, so wie ein englischer Gentleman. Ist wirklich irgendwo in dieser Reise haben die assimiliert. Kleidung, so Shirt und diese komische Hose, die so halb zu den Knie geht und Buckle-Shoes. Weiße Strümpfe so hier. Ja, genau. Das waren die Deutschen. Das waren die Deutschen. Aber ich glaube, die Engländer haben noch ein bisschen, bisschen gemacht. So dann, weil in England, er hat es natürlich die Kleider nicht ihm so gut gefallen. Und er war sehr, sehr gut. Er hat, Sir Smythe hat ihm sehr, sehr gut um ihn gekümmert. Er hat ein gutes Zimmer in seiner Anwesen gehabt. Er hat es gibt Gerüchte, dass er King James auch getroffen haben. Und was Sir Smythe dann gemacht hat, ist versuchen, ihm Englisch beizubringen, weil das war eigentlich das Ziel, dass er Infos abliefern könnten und dann auch später wieder in jetzt wollte ich nochmal drüber nachdenken. Es gab eigentlich überhaupt keinen Grund, den mitzunehmen. Also der will nicht mit. Und es gibt auch keinen Grund. In Hungerstreckel mitzunehmen. Wir nehmen den trotzdem mit und schleppen ihn nach London und bringen ihm dann Englisch bei. Und jetzt ziehen wir ihn noch lustig an. Okay. Ja, lustig an. Und dann muss er... Vielleicht tanzt er dann noch für uns. und trotzdem war Corey nicht glücklich. Das, komisch! Ja, genau. Moment. Und also, ich überlege mir, wenn mich jemand verschleppen würde in ein Land, dessen Sprache ich nicht spreche, und zieht mir deren Klamotten an, was mir alles überhaupt nicht taugt, und mein Freund stirbt auch noch dann bei der Reise nach Protest, dass aber ich dann nicht glücklich bin. Komisch. Genau nimmst, haben sie ihn jetzt auf einer Insel abgesetzt. genau, das stimmt. Quasi, was du möchtest, oder? Und und stellst du dir vor, du kommst von dieser wunderbares südafrikanische Luft und blauer Himmel und frische Essen und du gehst und du isst englische Essen und du hast und, so diese London von damals war nicht so schön und ein bisschen viele Leute, das war sehr komisch. Und das hat die Briten voll überrascht, dass er Dass er nicht glücklich war. Dass er nicht glücklich war. Komisch. Die waren voll überrascht. Und die haben darüber geschrieben. Das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Eine Schriftsteller hat so ihn beschrieben als undenkbaren Hund. Undankbaren Hund. Ja. Und jemand anderes hat geschrieben, man sollte meinen, dass dieser Unglückliche seinen jetzigen Zustand im Vergleich zu seinem früheren als den Himmel auf Erden empfindet. Aber dem ist nicht so. Ja, also in deren Augen ja, war das ein Upgrade so, ne? Für die Engländer war das wirklich. Ja. Und das ist was für mich zuerst. Man muss ein bisschen in der Zeit reindenken, wie es für die Engländer aussieht. Aber das ist ja auch das, was ich so an diesem Missionismus, Missionierung. Ja, das nehme ich. Was so an der Missionierung, was ich da nie verstanden habe, so diese Anspruchshaltung. Diese Arroganz, ohne zu wissen, dass du arrogant bist. Wir gehen da hin und wir bringen den, wir zeigen ihnen das Licht. Ja, genau. So. Und der wird, natürlich wird er glücklich sein, aber die haben gar nicht anders sein. Ich sag mal, bei der Religion verstehe ich es doch irgendwie, weil das ist ja so ein, du willst ja was weitergeben, was du selber total gut findest. Ja, was Handfestes. Aber du verschleppst die Leute in dem Moment noch. Das ist ja eher so eine innere Sache auch. Bei so einer Kolonialisierung, wo du die Leute einfach wegschleppst, das ist ja noch härter. Aber Religion ist ja schon auch bei dir. Ist ja so ein innerliches Verschleppen. Ich weiß nicht, ob ich das nicht noch schlimmer finde. Weiß ich nicht, Ja, und so. Dann ich würde es ja gut heißen, deswegen. Ausnahmsweise. Ausnahmsweise. Ja. Dann geht's weiter mit der Sprachkurs natürlich. Ja. Englisch A1, A2. Ich weiß nicht, was Paul die damals Mary waren. Ja, genau. Sitting in the kitchen. This is a bed. und er hat ziemlich gut gelernt. Ich glaube, deswegen war er auch ausgewählt. Die haben gemerkt, dass er vielleicht sprachbegabt war, ich weiß nicht, aber er hat gut gelernt, aber was lustig war, aber was passiert ist, er hat ein bisschen Englisch gelernt und dann, als die Frage gestellt haben, wie sind die Pflanzen da, dort, wo du wohnst, wie sind die Leute, hat er gesagt, Corey, go home. Home, Saldana, Corey, go home. Das war das Einzige, was er gesagt hat. Dann hat er ein bisschen mehr Englisch gelernt. I am not happy. Ja, genau. Dann hat er ein bisschen mehr. Und je mehr Englisch, das er gelernt hat, desto mehr hat er eloquent seinen Punkt gemacht. Oh Gott. Aber kein Infos dann weiter. Komisch. Nein, was du meinst ist, Corey ist jetzt zu Hause. Immer noch so. Ja, das kann ich mir richtig gut vorstellen. The rain in Spain, man in the plane. Okay, den verstehen jetzt auch 2% der Leute. Ja, my fair lady. Aber das so im irgendwann in 1614 hat Sir Smythe gemerkt, das geht gar nicht mit Corey. Und er hat gesagt, nee, dieses Projekt ist wahrscheinlich kein Erfolg. Wann kam er zu dem Zeitpunkt, dass er gesagt hat, das ist irgendwie keine gute Idee, jemanden zu verschleppen? Könnte es vielleicht sein, dass der hier nicht ganz hundertprozentig glücklich ist? Genau. Könnte es vielleicht sein. Dieser undankbare Hund und lernt jetzt Englisch. Dann hat er ihn dann nach Hause geschickt, auf ein Schiff wieder, so 4 Monaten Fahrt. Und dann kam er im Juni. Südamerika statt Südafrika. Also auch kleine Fehler. Auch Süd. Und er ist dann in ein paar Monaten später, in 1614, dann wieder zu Hause angekommen. Auf dem Land gekommen. Und aber er war komplett bekleidet. In seinen Shorts? Ja. Und was ich vergessen früher zu erwähnen war, er hat Messing geliebt. Er liebt, es ist so seine Lieblingssache, war alles Messing. Die haben ihm Gerüst oder Arme gegeben. Rüstung gegeben auf Messing und das. Er hat alles so getragen, als er auf dem Schiff gestiegen ist. Und kannst du dir vorstellen, die Leute da sind. So eine Messingrüstung nach Hause. Schatz, ich bin zu Hause. I'm home. Kluck, kluck, kluck. Aber und hat er auch so Brass-Instrumente gespielt? Nee. Das wäre gut. Ich weiß nicht, vielleicht haben die ihm auch das beigebracht. Aber dann, du kannst dir vorstellen, all seine Freunde und Familie hatten gedacht, dass er tot war. Die haben nicht gewusst, was da mit ihm los war. Und dann plötzlich kam er raus mit dieser ganzen Messing-Bekleidung. Das könnte nur komisch gewesen. Und dann hat er da viel Geschichte an seine Dorf erzählt. Jeden Abend Lagerfeuer und dann ein bisschen gesprochen über seine Zeit in England. Und er hat so viel sozialem Ansehen, dass er dann langsam zu Leiter geworden ist. Er ist zu Dorfleiter geworden ist. Und Er hat auch ein bisschen seine Zeit in England ein bisschen verherrlicht, glaube ich, weil ein paar Monaten später gab es ein paar Koi-Koi, die zu den Engländern gesagt, nimm mich mit, so ich will mit. Ja, genau. Als ich wieder gehungert habe. Ja. Das war so schön. Ach, mein Freund gestorben. Gute Zeiten. Oh Gott. Aber hier ist mein absolut Lieblingsteil dieses Geschichte. Also es wird noch lustiger. Als er in London war, hat er gemerkt, diese Sache, dass die immer für Trade benutzt haben, die behandelt, er hat gemerkt, es ist überall. Jede Leute haben diese Schmuckstück und diese Bronzsache und diese Messing und so weiter. Und der hat seiner Tribe gesagt, kein mehr, nicht mehr. Jetzt nehmen wir nur wertvolle Güter. Stuff. So was Sir Smythe gemacht habe, er Corey nach England gebracht und dann zurückgeschickt. Und dann Corey hat es Sache sehr, sehr schwierig für die Engländer gemacht dann nachher. Und so bin nämlich nicht mehr den Plunder, sondern nur noch the good stuff. The good stuff. Er wollte nur wertvolle Münze haben und die Sache, dass er wusste dann, was wirklich wertvoll für die Engländer war. Und er hat gesagt, ja, jetzt brauchen wir das für unsere Fleisch. Shortbread und so. Genau, the good stuff. Shortbread. ja, genau. Und dann leider sterbt er ein paar Jahre später in 1626 ist er gestorben. Er war getötet, als er nicht Essen an die Leute geben möchten, aber viele Leute glauben auch, dass er hat Sache so schwierig gemacht für die Engländer, dass er so im out of the picture haben möchten und hat ihn getötet. Aber was die nicht gemerkt habe, ist, dass hat auch Sache viel, viel schlimmer gemacht. Dann wollte die Leute nicht mehr mit den Engländern reden oder richtig so Märtyrer zum Märtyrer quasi. Ja, okay. Genau. Und ich liebe diese Geschichte, weil Corey hat alles gemacht, was die haben wollen und dann auch Sache schlechter für die Engländer gemacht. Ja, Karma is a bitch. Sehr schön. Ja. Wo müssen wir jetzt Horst Lichter hinschicken? Als Experten, der dann die Leute erklärt, was Horst viel wert ist? Horst Lichter? Naja, weil der doch immer den Leuten erklärt, was viel wert ist. Achso, jetzt habe ich gedacht, dass der auch mal ein paar Kilo abnimmt unterwegs. Und seinen Freund verliert? Wow. Ja. Ja, vielen Dank für die Geschichte. Ja. Vielen Dank. Damit würde ich sagen, kommen wir zur Pause Nummer 2. Ja. Kalli, wie lange sollen wir Pause machen? Ja, ganz kurz, bevor ein Applaus. Danke. Wir haben noch zwei Dinge. Zu spät. Erstens, denkt an die Zettel, bringt sie reichlich nach vorne und bitte auch die Stifte wieder vorbringen, sonst habe ich keine mehr. Und dann machen wir cool, wieder. Wenn ihr noch da wärt, wenn ich dann auch noch. Genau, dann machen wir eine Viertelstunde Pause oder wie auch lange auch Kalli immer sagt, bis ihr was zu trinken habt. Und dann bis dahin, eine Runde Applaus für die Aufnahme bitte. Und bis dahin.